Nach Ergänzungen von Verben mit Präposition fragt man standardsprachlich mit wo plus Präposition. Manchmal steht dazwischen noch ein R. Worauf hast du Lust? Man kann mit da plus Präposition antworten. Einen Film sehen? Darauf habe ich keine Lust. Aber im Alltag haben Sie vielleicht schon etwas anderes gehört. Hören Sie einige Beispiele. Die erste Variante ist Standardsprache, die zweite Variante ist Alltagssprache. Wofür interessierst du dich? Für was interessierst du dich? Woran denkst du? An was denkst du? Worüber habt ihr geredet? Über was habt ihr geredet? Wovon träumst du? Von was träumst du? Worauf freust du dich? Auf was freust du dich?